ARD. Volker Ulrich, 8 Tage im Mai, die letzte Woche des Dritten Reiches. Gelesen von Peter Bieringer, Folge 3. 1. Mai 1945. Programm und erste Maßnahmen der Regierung Dönitz. Um 1.22 Uhr, in der Nacht zum 1. Mai, als General Krebs bereits auf dem Weg zu Tschulkows Gefechtsstand war, sandte Dönitz einen Funkspruch an die Reichskanzlei. In der Annahme, dass Hitler noch am Leben sei, legte er ein weiteres Mal ein glühendes Bekenntnis ungebrochener Loyalität ab. Mein Führer, meine Treue zu Ihnen wird unabdingbar sein. Ich werde daher alle Versuche unternehmen, um Sie in Berlin zu entsetzen. Wenn das Schicksal mich dennoch zwingt, als der von Ihnen bestimmte Nachfolger das Deutsche Reich zu führen, werde ich diesen Krieg so zu Ende führen, wie es der einmalige Heldenkampf des deutschen Volkes verlangt. Den Text des Telegramms hatte Albert Speer entworfen. Der Rüstungsminister hatte sich, nachdem er am 23. April zu einem letzten Besuch Hitlers ins umkämpfte Berlin geflogen war, ebenfalls in den Nordraum abgesetzt. So war er auch zugegen, als am Abend des 30. April die Mitteilung Bormanns in Plön eintraf, dass der Großadmiral zu Hitlers Nachfolger bestimmt sei. Zu diesem Zeitpunkt war Speer noch nicht bekannt, dass Hitler ihn in seinem Testament als Rüstungsminister abgesetzt und an seiner Stelle seinen alten Konkurrenten Karl Otto Sauer ernannt hatte. Eine Quittung dafür, dass sich der einstige Favorit des Führers in den letzten Kriegsmonaten geweigert hatte, die Zerstörungsbefehle des Diktators widerspruchslos auszuführen. Am Vormittag um 10.53 Uhr, als General Krebs noch mit Tschulkow verhandelte, ging in Plön ein zweiter Funkspruch Bormanns ein. »Testament in Kraft. Ich werde so schnell als möglich zu Ihnen kommen. Bis dahin meines Erachtens Veröffentlichung zurückstellen.« Wiederum war nicht ausdrücklich davon die Rede, dass Hitler bereits tot war. Aus der Formulierung »Testament in Kraft« konnte allerdings geschlossen werden, dass er nicht mehr unter den Lebenden weilte. Über den Zeitpunkt und die Art seines Todes ließ Bormann Dönitz aber nach wie vor im Ungewissen. Offenbar war er zu dieser Stunde bereits überzeugt, dass die Verhandlungen mit den Sowjets zu keinem Ergebnis führen würden. So bereitete er sich darauf vor, sich auf irgendeinem Weg nach Plön zu begeben, um sein neues Amt als Parteiminister in der Regierung Dönitz anzutreten. Während Goebbels niemanden im Unklaren gelassen hatte, dass er in Berlin bleiben und hier sein Leben beenden wolle, war Bormann entschlossen, seine Haut zu retten und weiter eine wichtige politische Rolle zu spielen. Nachdem General Krebs zurückgekehrt war und das definitive Scheitern einer Separatverständigung mit den Sowjets feststand, sah Goebbels keinen Grund mehr, warum er das Versteckspiel Bormanns weiter betreiben sollte. In einem dritten Funkspruch, der um 14.46 Uhr in der Reichskanzlei abgesetzt und um 15.18 Uhr in Plön aufgenommen wurde, schenkte er Dönitz endlich reinen Wein ein. Führer gestern 15.30 Uhr verschieden. Testament vom 29.04. überträgt Ihnen das Amt des Reichspräsidenten, Reichsminister Dr. Goebbels das Amt des Reichskanzlers, Reichsleiter Bormann das Amt des Parteiministers, Reichsminister Seyß-Inquart das Amt des Reichsaußenministers. Das Testament wurde auf Anordnung des Führers an Sie, an Feldmarschall Schörner und zur Sicherstellung für die Öffentlichkeit aus Berlin herausgebracht. Reichsleiter Bormann versucht, noch heute zu Ihnen zu kommen, um Sie über die Lage aufzuklären. Form und Zeitpunkt der Bekanntgabe an Truppe und Öffentlichkeit bleibt Ihnen überlassen. Nun, nachdem er Gewissheit über Hitlers Tod erlangt hatte, fühlte sich Dönitz an sein Treuebekenntnis nicht mehr gebunden und lehnte es daher auch ab, sich in der Wahl seiner engsten Mitarbeiter festlegen zu lassen. So erteilte er seinem Adjutanten Lüde Neurath den Befehl, Goebbels Funkspruch unter sicheren Verschluss zu nehmen. Zugleich ordnete er an, Bormann und Goebbels verhaften zu lassen, falls sie in Plön auftauchen sollten. So jedenfalls haben es Dönitz und Speer übereinstimmend in ihren Erinnerungen überliefert. Bereits am 30. April hatte der Großadmiral überlegt, wen er als Außenminister in sein Kabinett berufen könne. Seine Wahl fiel zunächst auf Konstantin von Neurath, der schon in den beiden letzten Präsidialregierungen der Weimarer Republik und danach in der Hitlerregierung bis 1938 den Posten bekleidet hatte. Doch der Ruf erreichte Neurath nicht, da er sich in den letzten Kriegswochen mit seiner Frau und seinem Schwiegersohn in ihr abgeschiedenes Jagdhaus in Vorarlberg zurückgezogen hatte. Dort wurden sie am 6. Mai von einer französischen Einheit verhaftet. Eine Schar kleiner, zwergartiger afrikanischer Soldaten habe das Haus umstellt und den beiden Männern sei nur eine Viertelstunde Zeit geblieben, um sich umzuziehen und den Rucksack zu packen, klagte Neuraths Frau. Der Abschied war sehr schwer, aber wir hielten uns tapfer. Dieses Gesindel sollte uns nicht schwach sehen. Da die Nachforschungen nach dem ehemaligen Außenminister erfolglos blieben, ließ Dönitz bei dessen Nachfolger, Joachim von Ribbentrop, der sich in der Nähe von Plön aufhielt, anfragen, ob ihm etwas über den Verbleib Neuraths bekannt sei. Ribbentrop bestand auf eine persönliche Aussprache mit dem Großadmiral. Sie fand am späten Abend des 1. Mai statt. Wie schon zuvor Himmler bot auch Ribbentrop seine Dienste an, doch Dönitz wimmelte ihn ab. »Der ist mir zu dumm«, soll er geäußert haben. Stattdessen entschied er sich, Lutz Graf Schwerin von Krosigk, der ebenfalls in den Nordraum ausgewichen war, mit dem Amt des Außenministers zu betrauen. Der langjährige Reichsfinanzminister, der seit Papens Kabinett der Barone von 1932 alle Regierungswechsel überstanden hatte, galt in Dönitz' Augen als ein politisch weniger belasteter Fachmann, mit dem sich leichter Kontakte zu den gegnerischen Mächten anknüpfen ließen. Er wisse, dass mit dem Posten des Außenministers keine Lorbeeren zu ernten seien, aber er brauche einen Mann, der ihn bei den kommenden Entscheidungen politisch berate. Schwerin von Krosigk erbat sich Bedenkzeit und erklärte sich am 2. Mai bereit, das ihm angetragene Amt zu übernehmen. Ursprünglich hatte Dönitz auch einen Wechsel in der Leitung des Oberkommandos der Wehrmacht vornehmen wollen. Der bisherige OKW-Chef Wilhelm Keitel, der wegen seiner servilen Haltung Hitler gegenüber den Spitznamen La Keitel trug, sollte durch Feldmarschall Erich von Manstein ersetzt werden, dem der Diktator Ende März 1944 den Laufpass gegeben hatte. Doch nachdem Alfred Jodl erklärt hatte, dass er in diesem Fall auch nicht mehr als Chef des Wehrmachtsführungsstabes zur Verfügung stehe, beließ es der Großadmiral bei der bisherigen Wehrmachtführung. Eine sofortige, bedingungslose Kapitulation an allen Fronten kam allerdings auch für Dönitz nicht in Frage. Vielmehr sah er seine Hauptaufgabe darin, den Krieg an der Ostfront eine Zeit lang fortzusetzen, um möglichst viele Soldaten und Flüchtlinge dem Zugriff der Roten Armee zu entziehen. Gerade um dieses Ziel zu erreichen, wollte er andererseits versuchen, die Kampfhandlungen im Westen möglichst rasch zu beenden. Dabei schwebte Dönitz auch hier zunächst keine bedingungslose Kapitulation aller Streitkräfte vor, sondern eine Serie von Teilkapitulationen einzelner Heeresgruppen. Diese Absicht brachte der Großadmiral auch in seiner Rundfunkansprache an die deutsche Bevölkerung am Abend des 1. Mai zum Ausdruck, in der er erstmals den Tod Hitlers bekannt gab. Zwischen 21 Uhr und 22.25 Uhr kündigte der Reichssender Hamburg mit seinen Nebensendern Flensburg und Bremen dreimal eine wichtige Nachricht an, unterbrochen jeweils durch Ausschnitte aus Wagners Opern Tannhäuser, Rheingold und Götterdämmerung sowie aus Anton Bruckners 7. Sinfonie. Dann brach die Musik plötzlich ab. Ein Trommelwirbel erklang und die aufgeregte Stimme eines Sprechers ließ sich vernehmen: Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfen für Deutschland gefallen ist. Am 30. April hat der Führer den Großadmiral Dönitz zu seinem Nachfolger ernannt. Nicht nur was den Zeitpunkt, sondern auch was die Umstände von Hitlers Tod betraf, wurde die deutsche Öffentlichkeit also bewusst falsch informiert. Damit sollte verschleiert werden, dass sich der Diktator durch Selbstmord seiner Verantwortung entzogen hatte. Dönitz bekräftigte die Falschmeldung, als er im Anschluss an die Bekanntgabe das Wort ergriff. In Ton und Diktion entsprach seine Rede noch ganz den fanatischen Treuebekenntnissen, mit denen der hitlergläubige Großadmiral auch noch in den letzten Kriegswochen die Durchhaltebereitschaft der Marinesoldaten angestachelt hatte. Deutsche Männer und Frauen, Soldaten der deutschen Wehrmacht, unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. In tiefster Trauer und Ehrfurcht verneigt sich das deutsche Volk. Frühzeitig hatte er die furchtbare Gefahr des Bolschewismus erkannt und diesem Ringen sein Dasein geweiht. Am Ende dieses seines Kampfes und seines unbeirrbaren, geraden Lebensweges steht sein Heldentod in der Hauptstadt des Deutschen Reiches. Sein Leben war ein einziger Dienst für Deutschland. Sein Einsatz im Kampf gegen die bolschewistische Sturmflut galt darüber hinaus Europa und der gesamten Kulturwelt. Nicht nur griff Dönitz die Version von Hitlers Heldentod auf Umstandslos übernahm er auch ein Kernelement der Goebbelschen Propaganda, die den deutschen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion in einen Kreuzzug für Europa und die gesamte Zivilisation umgelogen hatte. Mit dem Schreckgespenst des Bolschewismus begründete der Großadmiral überdies, warum er den Krieg nicht sofort beenden wollte. Meine erste Aufgabe ist es, deutsche Menschen vor der Vernichtung durch den vordrängenden bolschewistischen Feind zu retten. Nur für diesen Zweck geht der militärische Kampf weiter. Soweit und solange die Erreichung dieses Ziels durch die Briten und Amerikaner behindert wird, werden wir uns auch gegen sie weiter verteidigen und weiterkämpfen müssen. Die Anglo-Amerikaner setzen dann den Krieg nicht mehr für ihre eigenen Völker, sondern allein für die Ausbreitung des Bolschewismus in Europa fort. Damit wurde die Verantwortung für die Fortsetzung des Kampfes im Westen den Amerikanern und Engländern zugewiesen. Wie schon Goebbels versucht hatte, über eine Separatverständigung mit der sowjetischen Führung einen Keil in die Anti-Hitler-Koalition zu treiben, so zielte auch Dönitz' Strategie offensichtlich darauf ab, die Gegensätze zwischen den Alliierten auszunutzen, um doch noch einer bedingungslosen Kapitulation zu entgehen. Dönitz verzichtete auch nicht darauf, die sinnlosen Opfer von Soldaten und Zivilisten in dem verbrecherisch angezettelten Krieg nachträglich zu heroisieren. Was das deutsche Volk in dem Ringen dieses Krieges kämpfend vollbrachte und in der Heimat ertragen hat, ist geschichtlich einmalig. Er versprach den tapferen Frauen, Männern und Kindern, soweit es in seiner Macht stünde, erträgliche Lebensbedingungen zu schaffen und rief am Ende den Beistand des Allmächtigen an. Wenn wir tun, was in unseren Kräften steht, wird auch der Herrgott nach so viel Leid und Opfern uns nicht verlassen. Nach Dönitz' Rede wurde das Deutschlandlied gespielt und die zweite Hymne der Nationalsozialisten, das Horst-Wessel-Lied. Es folgte eine dreiminütige Funkstille, an die sich wiederum Trauermusik, unter anderem Beethovens Eroica, anschloss. Das Programm wurde in der Nacht zum 2. Mai beendet mit den Worten: Wir grüßen unsere Hörer in Deutschland und im Ausland, unsere Soldaten zur See, im Felde und in der Luft, mit dem deutschen Gruß, Heil Hitler! In seinem Tagesbefehl an die Wehrmacht vom 1. Mai wiederholte Dönitz im Wesentlichen, was er in seiner Rundfunkansprache ausgeführt hatte. Er werde den Kampf gegen die Bolschewisten so lange fortsetzen, bis die kämpfende Truppe und bis die Hunderttausende von Familien des deutschen Ostraumes vor der Versklavung und Vernichtung gerettet sind. Nur soweit sie ihn in diesem Kampf hinderten, werde er auch gegen Engländer und Amerikaner weiterkämpfen lassen. Der Großadmiral forderte als neues Staatsoberhaupt und Oberbefehlshaber der Wehrmacht weiterhin bedingungslosen Einsatz. Der dem Führer geleistete Treueid gelte nunmehr ohne weiteres auch für ihn als den von Hitler bestimmten Nachfolger. Der Schriftsteller Erich Kästner, der im März 1945 mit seinen Kollegen von der UFA aus Berlin nach Meierhofen im Tiroler Zillertal ausgewichen war, hielt in seinem Tagebuch fest, wie die Dönitz-Ansprache und sein Tagesbefehl auf ihn und seine Umgebung wirkten. Das neue Staatsoberhaupt sei nur eine Verlegenheitslösung. Es will die bolschewistische Flut zurückschlagen, aber gegen die restlichen Alliierten nur fechten, wenn diese es nicht anders wollen. Der Mann an der Drehorgel hat gewechselt. Er spielt das alte Lied. Heil Dönitz, sagen die Leute zum Spaß, wenn sie einander begegnen. Es, das neue Staatsoberhaupt, erwartet von den Truppen, dass die ihren dem Führer geschworenen Eid prolongieren und auch dem designierten Nachfolger halten werden. Das wird mangels Masse schwer halten. Allein seit der Invasion sind im Westen 3 Millionen Mann und 150 Generäle gefangen genommen worden. Dem fliehenden und umherirrenden Rest steht die Gefangennahme unmittelbar bevor. Der Eid wird einsam. Ganz ähnlich fiel die Reaktion unter den deutschen Generälen aus, die im herrschaftlichen Anwesen von Trent Park in Cockfosters bei London interniert waren. Dönitz sei ein Rindvieh, ein Scharlatan, sein Kabinett eine Eintagsregierung. Seine Rede habe geklungen, als ob Klein Hitler spricht. Wie könne ein vernünftiger Mensch, der seine 5 Sinne beisammen hat, einen solchen Unsinn von sich geben und Hitler als den reinsten Engel darstellen, wo er doch wüsste, wie der Diktator mit den Truppenführern umgesprungen sei. Obwohl Dönitz gar keine Machtmittel mehr hinter sich habe, markiere er immer noch den dicken Wilhelm. Sollen wir jetzt Heil Dönitz sagen? Der Mann sei überhaupt nicht legitimiert zu führen und zu sprechen. Dönitz habe ziemlich schwach gesprochen, notierte die Berliner Journalistin und Hitlergegnerin Ursula von Kardorf, die im Februar 1945 Zuflucht im schwäbischen Dorf Jettingen bei Augsburg gesucht hatte und dort die Sendung am Radio verfolgte. Das also ist der Moment, den ich seit Jahren glühend herbeigesehnt, um den ich flehentlich gebeten habe. Und nun, als jetzt das Deutschlandlied gespielt wurde, ergriff es mich zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder. Ist das Sentimentalität? Auch Rüstungsminister Albert Speer befand sich nach der Rundfunksendung, glaubt man seinen Erinnerungen, in einer sentimentalen Stimmung. Als er am späten Abend in seiner kleinen Kammer in Dönitz-Plöner Quartier ein Hitlerporträt, das ihm der Diktator erst 6 Wochen zuvor, zu seinem 40. Geburtstag, mit persönlicher Widmung überreicht hatte, auf seinen Nachttisch aufstellte, habe ihn ein Weinkrampf überfallen. Das erst war das Ende meiner Beziehung zu Hitler. Jetzt erst war der Bann gelöst, seine Magie ausgelöscht. Ich fiel in tiefen Schlaf. Doch abgeschlossen war Speers Beziehung zum einst bewunderten Führer noch keineswegs. Vielmehr sollte er nun entschlossen seine seit Frühjahr 1945 begonnenen Anstrengungen fortsetzen, seine Rolle als einer der mächtigsten Hitler-Günstlinge und seine Beteiligung an den Massenverbrechen des Nationalsozialismus zu verschleiern. William L. Shirer, der amerikanische Korrespondent in Berlin, der im Dezember 1940 Deutschland verlassen hatte, erhielt die Nachricht von Hitlers Tod in San Francisco, wo seit dem 24. April die Gründungskonferenz der Vereinten Nationen tagte. Die Erklärung von Dönitz, so sein Kommentar, sei nur folgerichtig. Das ganze Hitler-Regime, die ganze Hitler-Legende, alles war auf Lügen gegründet. Nun umgeben ihn Lügen auch im Tod. Sein Nachfolger wälzt sich in ihnen ebenso, wie er es tat. Wie Shirer, so zweifelte auch Thomas Mann in seinem kalifornischen Exil, ob es mit der von Dönitz in die Welt gesetzten Version vom Tode Hitlers seine Richtigkeit habe. Als Held gefallen im Kampf gegen den Bolschewismus, das Ganze verdächtig und ungewiss, bemerkte er am 1. Mai. Das Wahrscheinlichste sei, dass Hitler Selbstmord begangen habe. Der Schriftsteller hatte mit großer Zustimmung das im Frühjahr 1940 erschienene Buch von Sebastian Haffner, Germany, Jekyll and Hyde, gelesen, in dem Hitler bereits als der potenzielle Selbstmörder par excellence bezeichnet wurde. Ausbruch aus der Reichskanzlei. Nachdem Goebbels gewissermaßen als seine letzte Amtshandlung als Reichskanzler Dönitz über Hitlers Tod in Kenntnis gesetzt hatte, bereitete er sich auf den letzten Akt vor. Gemeinsam mit dem Diktator hatte der Propagandaminister in den zurückliegenden Kriegsmonaten große Anstrengungen unternommen, um das apokalyptische Finale des Dritten Reiches als eine heroische Inszenierung im Gedächtnis der Nachwelt zu erhalten. Dabei beriefen sich beide auf das Vorbild Friedrichs des Großen. Wie der preußische König im Siebenjährigen Krieg gegen eine übermächtige Koalition standgehalten habe, so werde man niemals kapitulieren und am Ende vielleicht doch noch eine Wende herbeiführen. Der Führer stimmt mir völlig zu, wenn ich ihm sage, dass es unser Ehrgeiz sein soll, dafür zu sorgen, dass, wenn in Deutschland einmal in 150 Jahren eine gleich große Krise auftaucht, unsere Enkel sich auf uns als das heroische Beispiel der Standhaftigkeit berufen können. Dass er mit Hitler in Berlin bleiben und ihm hier, wenn es keinen anderen Ausweg mehr gab, mitsamt seiner Familie in den Tod folgen würde, hatte Goebbels mehr als einmal kundgetan. In einem Anhang zum politischen Testament des Führers, den er in der Nacht zum 29. April der Sekretärin Traudel Junge diktierte, legte er dar, warum er zum ersten Mal in seinem Leben einem Befehl Hitlers, nämlich im Falle eines Zusammenbruchs der Verteidigung der Reichshauptstadt, Berlin zu verlassen und als führendes Mitglied an einer von ihm ernannten Reichsregierung teilzunehmen, nicht Folge leisten könne. Er würde sich für sein ganzes weiteres Leben als ein ehrloser Abtrünnling und gemeiner Schuft vorkommen, wenn er den Führer in seiner schwersten Stunde allein ließe. In dem Delirium von Verrat, das in diesen kritischsten Tagen des Krieges den Führer umgibt, muss es wenigstens einige geben, die bedingungslos und bis zum Tode zu ihm halten. Nur noch wenige Stunden blieben an diesem Nachmittag des 1. Mai. Offenbar nutzte sie Goebbels, um sein Tagebuch, das er am 10. April abrupt abgebrochen hatte, zu beenden, als eine Art Vermächtnis für die Nachwelt. Die Aufzeichnungen soll er seinem Staatssekretär Werner Naumann, den Hitler in seinem Testament zum Nachfolger von Goebbels als Propagandaminister eingesetzt hatte, mit der Bitte übergeben haben, sie aus Berlin herauszuschaffen. Doch in den Wirren der Flucht aus dem Bunker sollen sie verschollen sein. Während Josef Goebbels letzte Anordnungen traf, bereitete Magda Goebbels ihre 6 Kinder, 5, 12- bis 4-jährige Töchter und einen 9-jährigen Sohn, die am 22. April mit ihr in den Bunker gezogen waren, auf das Ende vor. Alle Versuche, der in den Katakomben unter der Reichskanzlei Verbliebenen, sie zu überreden, die Kinder zu verschonen, hatte sie zurückgewiesen und ihr Mann hatte sie darin bestärkt. »Meine Frau und ich sind uns einig, dass unsere Kinder mit uns in den Tod gehen. Wir möchten nicht, dass sie erleben, wie ihr Vater durch die internationalen Gazetten gezerrt wird«, ließ er sich gegenüber Arthur Axmann aus. Noch während Josef und Magda Goebbels die Vorbereitungen für ihren Selbstmord trafen, rüstete die übrige Gesellschaft zur Flucht. Fast alle beherrschte nur ein Gedanke, wie sie noch in letzter Stunde heil aus dem Bunker herauskommen und sich durch die russischen Linien schlagen könnten. Hitlers engste Gefolgsleute vernichteten ihre Ausweispapiere, um im Falle einer Verhaftung ihre Identität zu kaschieren. Manche trennten auch die Rangabzeichen von ihren Uniformen ab. Feldmarschmäßig ausgerüstet, mit Pistolen und Stahlhelmen, wartete man die Dunkelheit ab. Kampfkommandant Wilhelm Mohnke legte den Fluchtplan fest. Mehrere Gruppen sollten in Abständen von jeweils wenigen Minuten aus dem Keller der neuen Reichskanzlei ausbrechen, über den Wilhelmplatz sich zur U-Bahn-Station Kaiserhof, heute Mohrenstraße, schleichen und von dort entlang der Untergrundbahngleise unter den russischen Linien hindurch zur Station Friedrichstraße marschieren. Hier sollten sie sich mit den Resten von Mohnkes Kampftruppe vereinigen und versuchen, über die Spree hinweg zum Stettiner Bahnhof durchzuschlagen und von dort Berlin in nordwestlicher Richtung verlassen, um Anschluss an die noch kämpfenden deutschen Verbände zu finden. Tatsächlich erwies sich der Fluchtplan als undurchführbar. In der Dunkelheit der U-Bahn-Schächte, in denen zahllose Verwundete, Soldaten und Zivilisten Zuflucht gefunden hatten, löste sich der Zusammenhalt der Gruppen rasch auf. Als die ersten am Bahnhof Friedrichstraße ins Freie gelangten, wurde das Weiterkommen erst recht gefährlich. Denn immer noch tobten hier heftige Kämpfe. Überall loderten Brände, nahmen russische Scharfschützen alles, was sich bewegte, ins Visier. In diesem Inferno schmolzen die Gruppen der Flüchtenden zu wenigen Personen zusammen und am Ende versuchte jeder nur noch, sich selbst zu retten. »Stundenlang kriechen wir durch Kellerlöcher, brennende Häuser, fremde dunkle Straßen«, schrieb Traudl Junge 2 Jahre später, als die Erinnerung noch frisch war. »Irgendwo in einem verlassenen Keller rasten wir, schlafen ein paar Stunden. Dann geht es weiter, bis russische Panzer den Weg versperren. So vergeht die Nacht, und am Morgen wird es still. Das Schießen hat aufgehört. Schließlich landen wir in einem alten Bierkeller einer Brauerei. Hier ist die letzte Station.« Nur wenigen, wie Kempka, Naumann, Schwägermann, Axmann, Traudeljunge, Gerda Christian, gelang die Flucht. Die meisten wurden von den Russen gefangen genommen, andere wiederum entzogen sich der Gefangennahme durch Selbstmord.